Es ist 8 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. CDU, CSU und SPD beraten heute in ihren Führungsgremien über das gemeinsame Gespräch ihrer Parteichefs mit Bundespräsident Steinmeier. Gut zwei Stunden saßen Bundeskanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und der SPD-Vorsitzende Schulz gestern Abend im Schloss Bellevue. Über den Inhalt des Gesprächs wurde bisher nichts bekannt. Sabine Müller, WDR Berlin. Union und SPD hatten angekündigt, nach dem Treffen beim Bundespräsidenten zunächst nichts öffentlich zu sagen und erst ihre Parteifreunde zu informieren. Das soll bei CDU und SPD am Vormittag passieren. Wir haben keinen Zeitdruck, signalisieren führende SPD-Politiker wie Außenminister Gabriel. Die Union dagegen würde gerne aufs Tempo drücken. Je schneller Sondierungen und Koalitionsverhandlungen beendet seien, sagt Kanzleramtschef Altmaier, desto früher könne man an die Arbeit gehen. In Argentinien hat die Marine die Hoffnung aufgegeben, die Besatzung des verschollenen U-Boots noch lebend zu finden. Damit wurden die 44 Seeleute auf der San Juan praktisch für tot erklärt. Ivo Maruschik, WDR Buenos Aires. Die Angehörigen der Seeleute erheben schwere Vorwürfe gegen die Marineführung. Das Militär habe sie angelogen und ihnen vieles verschwiegen. So habe die Armee erst nach einer Woche zugegeben, dass die San Juan in ihrem letzten Funkspruch einen Kurzschluss und einen Schwelbrand im Bereich der Bugbatterien gemeldet hatte. Offensichtlich war Wasser durch den Schnorchel in das Bootsinnere eingedrungen und hatte den Kurzschluss ausgelöst. Rund drei Stunden später registrierten Unterwassermikrofone im Südatlantik eine schwere Explosion. Fußballfans erfahren heute Nachmittag, gegen wen ihr Team bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Russland antritt. In Moskau werden die Gruppen für die Vorrunde ausgelost. Jens-Jörg Rieck, WDR Sport. Spanien oder England als schwerstes Los, Panama oder Saudi-Arabien als leichtester Gegner. Genau zwischen diesen Polen bewegt sich die Bandbreite der möglichen deutschen Gruppengegner. Viel spannender ist aber eigentlich die Frage des weiteren Turnierverlaufs. Wenn der Weltmeister nach der Vorrunde nicht früh auf die Mitfavoriten Frankreich und Brasilien treffen will, so ist die Wahl der 8 Gruppenköpfe ganz entscheidend. Danach richtet sich dann auch der Reiseweg bis hin zu einem möglichen Finale am 15. Juli des kommenden Jahres. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Deutschland schränkt seine diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea ein, als Reaktion auf den jüngsten Raketentest des asiatischen Landes. Außenminister Gabriel kündigte an, einen deutschen Diplomaten abzuziehen. Anders als von den USA gefordert, soll der deutsche Botschafter aber in Nordkorea bleiben. In Nordrhein-Westfalen gelten von heute an schärfere Vorschriften für Spielhallen. Das Glücksspielgesetz sieht unter anderem vor, dass sie mindestens 350 Meter voneinander entfernt sein müssen und genauso weit auch von öffentlichen Schulen und Jugendtreffs. Viele Städte rechnen mit Klagen von Spielhallenbetreibern. In Bergkamen im Kreis Unna sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mehr als 30 Menschen verletzt worden. 7 von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde. Im Hausflur hatten Autoreifen gebrannt und das ganze Haus verqualmt. WDR aktuell. Aus der Region. Auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica hat es gestern Abend einen schweren Lasterunfall gegeben. Verletzt wurde niemand. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Strecke in Fahrtrichtung Hannover aber wohl noch länger gesperrt. Oliver Jürgens, WDR Bielefeld. Bei einem mit Kunststoffgranulat beladenen polnischen Sattelzug war ein Reifen geplatzt. Der Fahrer parkte den LKW auf dem Seitenstreifen und sicherte ihn ab. Dennoch prallte ein zweiter Lastwagen mit dem abgestellten LKW zusammen, riss die Plane seitlich auf und damit auch die Säcke mit dem Granulat. Außerdem wurde ein Dieseltank aufgerissen. 2 weitere LKW fuhren in die Trümmer. Seit mehreren Stunden reinigen die Helfer nun schon die Autobahn. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Viele Wolken gibt's, einige Schauer oder auch ein bisschen Schnee. Die Sonne lässt sich am häufigsten vom Niederrhein übers Ruhrgebiet bis zum Münsterland mal blicken. Das Ganze bei Höchsttemperaturen von 2 Grad in Essen und Arnsberg. Erkelenz kann 3 Grad schaffen. Morgen soll's überwiegend trocken, aber auch neblig sein. Dazu maximal 3 Grad. Und der Sonntag sieht ziemlich verregnet aus mit maximal 7 Grad, aber wieder ein kleines bisschen milder. Das war WDR aktuell. Einen schönen guten Morgen, Nordrhein-Westfalen. Hier ist WDR 4. Staus ab 6 Kilometern Länge. Guten Morgen. Die A2 haben wir gerade gehört. Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Porta Westfalica und Veltheim wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Im Moment gibt es 5 Kilometer Stau. A3 Arnheim Richtung Köln zwischen dem Kreuz Oberhausen und dem Kreuz Kaiserberg. 10 Kilometer stockender Verkehr. Es dauert mehr als 20 Minuten länger. Die A33 Bielefeld Richtung Brilon ist zwischen Paderborn Zentrum und Paderborn Mönkelow wegen Bauarbeiten gesperrt. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen dem Dreieck Bochum West und Essen Krai. 6 Kilometer stockender Verkehr, mehr als 10 Minuten. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen Hochlamark und Bochum Gehrte. 7 Kilometer Stau, es dauert mehr als 20 Minuten länger. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Longerich und Köln-Worringen. 6 Kilometer stockender Verkehr, etwa eine Viertelstunde dauert es hier länger. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Dormagen und dem Dreieck Neuss-Süd. 6 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten, es dauert mehr als eine halbe Stunde länger. Und A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Fahn und dem Kreuz Duisburg. 6 Kilometer stockender Verkehr, mehr als 20 Minuten. WDR 4, mein Morgen. Stefan Verhasselt und Katrin Brackmann. Unsere Landwirte in Nordrhein-Westfalen konnten in diesem Jahr so viele Kartoffeln ernten wie schon lange nicht mehr. 1,6 Millionen Tonnen. Das ist, würde ich sagen, die WDR-4-Zahl des Tages. Und der Grund für diese richtig fette Kartoffelernte in Nordrhein-Westfalen war übrigens eine kurze Trockenphase und eine anschließend feuchte und milde Witterung. Und nicht etwa, wie oft behauptet, mangelnde Intelligenz der Bauern. WDR 4, meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Trooper, trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's 4. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Benny King, Stand By Me, WDR 4, 8 Uhr und 12 Minuten. Wir sind auf dem Weg ins erste Adventswochenende. Der Dezember ist gestartet. Noch 24 Tage, dann werden in den Wohnzimmern im Land wieder 24,5 Millionen Weihnachtsbäume stehen. Und jeder dritte davon kommt von hier, aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Sauerland. In riesigen Christbaumplantagen, ist ein schwieriges Wort, ne? Christbaumplantagen, da werden Nordmänner, Blautannen, Fichten hochgepäppelt. Auf dem Weihnachtsbaumhof Schulte-Göbel im kleinen Dörfchen Fellbecke bei Schmallenberg passiert das auf eine ganz besondere Art und Weise. Der Hof liefert nämlich Biotannen und setzt auf tierische Helfer. Und für WDR 4 war Corinna Wegler mal in der Christbaumschonung. Wir gehen mal in die Plantage rein. Was mir jetzt hier sofort auffällt, der Boden, der ist nicht kahl, nicht braun, wie in vielen anderen Christbaumplantagen. Hier ist alles grün. Gras wächst hier, Moos wächst hier, Brennnesseln. Das ist richtig. Wir wirtschaften ökologisch. Wir setzen unsere Schafe ein als Rasenmäher. Und was die nicht fressen, das mähen wir hinterher mit dem Balkenmäher oder mit der Raupe ab. Was sind das für Schafe? Spezielle Tannenbaumschafe? Das sind Schurpscherschafe. Das ist eine besondere Rasse. Und die gehen nicht so leicht an die Tannen dran. Ich guck mich mal um. Herr Schulte-Göbel, ich sehe keine Schafe. Nein, wir tun die vor dem halben Oktober raus, weil die Schafe lassen auch Hinterlassenschaften. Sonst ist das hinter den Weihnachtsbäumen. Die sind jetzt in anderen Kulturen, wo keine Bäume geerntet werden. Das Unkraut ist ja jetzt die eine Sache, das fressen die Schafe. Aber was ist denn mit Schädlingen? Zugelassene Spritzmittel können wir einsetzen. Unter anderem setzen wir auch Molke ein. Molke? Das ist doch diese Flüssigkeit, die bei der Käseherstellung übrig bleibt oder oben auf dem Quark, wenn man den ein paar Tage stehen lässt. Molke spritzen wir auf die Tannen. Die werden sehr schön und dunkel davon. Es ist ein Naturprodukt, das wird über die Nadel eingesogen und der Baum sieht ganz anders aus hinterher. Sisse, haben wir wieder was gelernt. Ne? Mhm. Günstig und bio aus der Christbaumschonung in der Nähe von Schmallenberg, berichtete WDR4-Reporterin Corinna Wickler. Die Molke macht die Christbäume schön und dunkelgrün. Das muss ich erstmal so sacken lassen. Ja, aber da kennen wir ja aus der Milchwerbung, ne? Wenn's schön macht. WDR 4. Mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Spielen die 70er. WDR 4, meine Lieblingshits. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. I've got someone. You'll say, hey, hey, hey, it's a beautiful day. Ha, ha, ha, beautiful Sunday. This is my, my, my beautiful day. 8.22 Uhr bei WDR 4. Wir suchen heute Ihre schönsten Tannenbaum-Stories. Hier bei WDR 4. Was ist Ihnen schon mal Lustiges mit Ihrem Baum passiert? Erzählen Sie Stefan und mir unter 0800 5678 444. Und der nächste Anrufer ist aus der Eifel. Mein Name ist Jörg Jenke aus Kall. Und als ich noch Single war, hatte ich immer einen Weihnachtsbaum für die Terrasse. Den habe ich leider nicht gegossen. So war er dann nach dem ersten Jahr schon mehr oder weniger hin. Das hat mich dann aber nicht daran gehindert, noch ein, zwei Jahre mit dem braunen Baum zu feiern. Bis mich meine Nachbarin darauf hinwies, dass das alte Ding da auf der Terrasse ganz fürchterlich aussehe, wenn es mindestens noch grün wäre. Das haben wir dann gemacht. Ich habe mit meinen Freunden dann einfach den Baum grün lackiert. So, und dann haben wir mit dem grünen Baum Weihnachten gefeiert. Siehst du, es muss nicht immer Molke sein. Grüner Lack, super Idee. 0800 5678 444. And he fills it only halfway, and before I even argue, somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. CDU, CSU und SPD beraten heute in ihren Führungsgremien über das gemeinsame Gespräch ihrer Parteichefs mit Bundespräsident Steinmeier. Gut zwei Stunden und damit länger als geplant sprachen die Spitzenpolitiker gestern Abend über die Chancen für eine Regierungsbildung. Über den Inhalt des Gesprächs wurde bisher nichts bekannt. Deutschland schränkt seine diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea ein, als Reaktion auf den jüngsten Raketentest des asiatischen Landes. Außenminister Gabriel kündigte an, einen deutschen Diplomaten abzuziehen. Anders als von den USA verlangt, soll der deutsche Botschafter aber in Nordkorea bleiben. In Argentinien hat die Marine die Hoffnung aufgegeben, die Besatzung des verschollenen U-Boots noch lebend zu finden. Damit wurden die 44 Seeleute auf der San Juan praktisch für tot erklärt, mehr als zwei Wochen nachdem der Kontakt abgebrochen war. In Leipzig beginnt heute die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Gastgeber Deutschland trifft am Abend im Eröffnungsspiel auf Kamerun. Der Deutsche Handballbund hat das Halbfinale als Ziel für das WM-Turnier ausgegeben. Das war WDR aktuell. Und dann ist WDR 4 da. Guten Morgen Nordrhein-Westfalen. Die Staus ab 6 Kilometern jetzt. Guten Morgen. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Porta Westfalica und Veltheim wegen Bergungsarbeiten nach wie vor gesperrt. Im Moment 6 Kilometer Stau. A3 Arnheim Richtung Köln zwischen dem Kreuz Oberhausen und dem Kreuz Kaiserberg. 8 Kilometer stockend. Es dauert etwa 20 Minuten länger, bis sie da durch sind. A4 Olpe Richtung Aachen zwischen dem Kreuz Köln-Ost und dem Kreuz Köln-Süd. 7 Kilometer stockender Verkehr wegen Brückenarbeiten. Hier dauert es mehr als 10 Minuten länger. A4 Aachen Richtung Köln zwischen dem Kreuz Köln-West und Köln-Poll. 6 Kilometer Stau. Es dauert mehr als 10 Minuten länger. Die A33 Bielefeld Richtung Brilon ist zwischen Paderborn Zentrum und Paderborn Mönkelo wegen Bauarbeiten gesperrt. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen Hochlamark und Bochum-Gehrte 7 Kilometer Stau. Es dauert mehr als 20 Minuten länger. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen dem Kreuz Karst und Neuss-Reuschenberg. Unfall 7 Kilometer Stau. Es dauert mehr als 20 Minuten länger. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Dormagen und dem Dreieck Neuss-Süd. 6 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Es dauert mehr als eine halbe Stunde länger. Und hier ist das WDR 4 Wetter. Genau wie gestern ist es ja heute auch wieder kalt und grau. Und teilweise gibt es auch noch Schnee. Auch wie zum Beispiel in Beverungen-Drenke. Da sind aktuell haben wir da 0 Grad. In Attendorn ebenfalls 0 Grad. Und in der Dahlemer Binz bei minus 2 Grad. Meteorologischer Winteranfang ist heute am 1. Dezember. Und das kriegen wir beim Wetter also richtig hin. Ja, meistens ist es stark bewölkt heute. Es ziehen noch einzelne schwache Schnee, Schneeregen oder auch Regenschauer durch. Vor allem vom Niederrhein und Münsterland bis zum Ruhrgebiet kann es sich aber auch erstmal ein bisschen aufheitern und die Sonne kann sich zeigen. Auf den Bergen kann es nach wie vor glatt sein. Maximale Temperaturen heute 1 bis 4 Grad im Flachland und auf den Bergen minus 3 bis 0 Grad. So, und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz auf das erste Adventswochenende in unserem Land. Samstag bleibt es noch recht kalt. Neben einigen Wolken ist im Verlauf aber auch mal Sonne möglich. Am Sonntag fällt erst teilweise Schnee, dann Regen und es wird milder. Okay, wie war es nochmal? Schnee, dann Regen und dann wird es milder. Genau. Einen guten Start in den Freitag mit uns. Hier sind Katrin und Stefan. WDR 4. Mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Could never move that way. change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying gracefully. Nothing I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore. No number nine love potion could make me love her more. 8:38 am Freitagmorgen bei WDR 4. In Bergkamen im Kreis Unna hat es in der Nacht einen schlimmen Brand gegeben. Die Feuerwehr war da im Großeinsatz. Aus einem Mehrfamilienhaus in einem Gewerbegebiet mussten 31 Menschen gerettet werden. Sie alle erlitten Rauchgasvergiftungen. Und deswegen ist jetzt WDR 4-Reporter Lars Burgschardt bei uns. Guten Morgen. Lars, was ist denn da genau passiert? Ja, was wir bisher wissen, ist, dass die Feuerwehr eigentlich wegen eines brennenden Autos alarmiert wurde. Und als sie dann eintraf, haben sie gesehen, nicht nur das Auto brennt, sondern auch im Haus dahinter raucht es und es stehen über 20 Leute auf dem Dach. Ja, und da war ganz schnell klar, irgendwas muss auch im Haus sein. Die Bewohner kommen nicht raus. Im Endeffekt war es da ein Stapel Autoreifen im Hausflur. Der hat zwar nicht direkt gebrannt, aber extrem stark gequalmt. Ja, und so kam halt eben auch keiner dran vorbei. Die gute Nachricht ist, die Feuerwehr konnte alle retten. Allerdings schweben aktuell 7 Bewohner aufgrund der Rauchgasvergiftung in Lebensgefahr. Ein brennendes Auto vor der Tür und dann ein qualmender Reifenstapel im Hausflur. Das hört sich so ein bisschen wie Absicht an. Ja, genau so sieht es die Polizei anscheinend auch, denn mittlerweile wurde die Dortmunder Kripo eingeschaltet. Sie ermittelt wegen schwerer vorsätzlicher Brandstiftung. Weitere Informationen gibt es wegen der laufenden Ermittlung aktuell aber noch nicht. Bei einem Brand in Bergkamen bei Dortmund sind in der Nacht 31 Menschen verletzt worden. 7 schweben aktuell in Lebensgefahr. WDR 4, 8:40. Can't I high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't WDR 4. Belinda Carlisle bei WDR 4, Heaven is a Place on Earth, 8:47 Uhr am Freitagmorgen. auf dem Weg ins erste Adventswochenende. Katrin eröffnet ja offiziell ihren Weihnachtsmarkt in Velbert. Nee, der fällt dieses Jahr aus. Was? Ja, der Velberter fällt aus. Ja, in der City gibt es keinen, aber in Wülfrath gibt es einen wunderschönen. Den eröffne ich natürlich nicht, aber ich guck mal, ob da noch alles so steht. Das ist nämlich so ein richtig schöner, um die alte Kirche drumherum. Richtig muckelig, kann man immer rundlaufen, trifft immer Leute, ist super. Also, da werden Sie Katrin Brackmann antreffen, wenn sie offiziell den Weihnachtsmarkt in Wülfrath eröffnet. Bei uns ist am Wochenende Weihnachtsmarkt der Sterne in Kempten. Gestern Abend war da offizielles Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Was, so mit Buzzer? Wie damals Willy Brandt beim Start des Farbfernsehens? Das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Ich habe gedacht, da haut bestimmt einer auf den Bar, bumm, und dann blinkt das ganze Ding. Aber Willy Brandt war dann doch nicht da. Nein, die Jungs von den Stadtwerken in Kempten, die haben mir erzählt, das ginge jetzt per Smartphone. Was, mit so einer App so pling oder was? So ähnlich. Es wurde tatsächlich gestern da so ein 5-stelliger Code ins Smartphone eingetippt, dann auf Senden geklickt und 10 Sekunden später leuchteten die Kempener Weihnachtssterne und das sah ungefähr so aus. Genau so stelle ich mir das am Niederrhein vor. Schönes Adventswochenende. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. WDR 4, meine Lieblingshits. Alles im Lot, alles im Lot. Klimaschutz. Alles im Lot. 8:53 in 5 Sekunden. Hier sind Earth, Wind and Fire Fantasy. Es ist Freitagmorgen und hier ist WDR 4. Kirche in WDR 4, heute mit Pfarrer Franz Meurer aus Köln. Heute ist der Welt-AIDS-Tag. Manche von uns erinnern sich, dass es früher hieß, AIDS ist eine Strafe Gottes für sündiges Verhalten. Das ist natürlich ein Missbrauch der Religion. Schon Jesus selbst hat oft gegen diesen Missbrauch gekämpft. Zu seiner Zeit meinten ja die Menschen, eine Behinderung oder eine Krankheit sei eine Strafe Gottes. Ja, manche meinten sogar, es könnte eine Strafe für Sünden über Generationen hinweg sein. Hier macht Jesus klar, das ist Blödsinn. Sünden kommen aus dem Herzen der Menschen nie von außen. Allerdings hält sich ein Missverständnis bis heute. Wenn Menschen etwas Schlimmes erleben, also eine Krankheit, den Verlust eines Menschen oder einen Unfall, dann sagen sie, warum ich? Warum mutet Gott mir das zu? Was ist daran gerecht? Die klare Antwort muss lauten, hier ist nichts gerecht. Mit Gott hat das nichts zu tun. Warum du? Weil du Pech hast. Meine Mutter musste leider über ein Jahr im Bett liegen, bevor sie sterben konnte. Auch sie fragte mich öfter, warum lässt Gott mich so leiden? Ich habe doch immer gebetet, 4 Kinder großgezogen, nichts Böses getan. Ich habe dann nie versucht, rumzureden oder sie irgendwie zu vertrösten, nach dem Motto, wird ja vielleicht noch besser werden. Nein, ich habe gesagt, Mama, du hast einfach Pech. Der Herrgott hat die Welt als Evolution erschaffen, als Entwicklung. Und zu der gehört das Sterben, der Tod. Für alles gilt das, für jedes Geschöpf, für den ganzen Kosmos, für dich und mich. Natürlich ist das leicht gesagt, aber nicht leicht zu akzeptieren für einen todkranken Menschen. Was wir tun können, ist diese Tatsache der Evolution miteinander auszuhalten. So habe ich meine Mutter jeden Tag auf der Pflegestation besucht. Manchmal hat sie gefragt, kannst du mich nicht erlösen? Ja, habe ich dann gesagt, für dich gehe ich doch gerne ein paar Jahre ins Gefängnis. Danke, sagte sie, dann warten wir bis morgen. Das hat mir dann gut getan. Es war unser Einverständnis im Mitleiden. Friedrich Nietzsche hat gesagt, Mitleiden ist falsch, denn dann leiden doch zwei. Heinrich Böll, dessen 100. Geburtstag wir dieses Jahr begehen, sagt, es wird uns eingeredet, dass Mitleiden in den Bereich der Sentimentalität gehört. Das ist eine Lüge. Mitleiden ist eine ungeheure Kraft, eine große Energie und auch eine schöpferische Phase gehört zum Mitleiden. Man will uns einreden, die Zeit der Humanität sei vorbei, die Zeit des Mitleidens sei vorbei. Doch harte Herzen brechen leichter als mitleidige Herzen, die eine große Kraft haben. So wünsche ich Ihnen und auch mir ein mitleidiges Herz. Es sprach Pfarrer Franz Meurer aus Köln. Das war Kirche in WDR 4. Sie hörten einen Beitrag der katholischen Kirche.